Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wir starten heute mit dieser Pilotfolge unseren kleinen Büchertisch. In diesem Format möchten wir kurze Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Unter anderem werden wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus ihrer Reihe Basiswissens, hier in Kurzform abbilden. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein, das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff, beziehungsweise einem Teil der Geschichte. Unser Ziel ist es, Werke vorzustellen, die nicht nur Einführungen in die Grundlagen des Marxismus bieten, sondern auch die revolutionären Kämpfe der Vergangenheit und ihre Bedeutung für die Gegenwart beleuchten. Heute starten wir mit Florian Grams »Die Pariser Kommune« aus der Reihe Basiswissen des Papirossa Verlags. Diese kompakte Einführung nimmt uns mit auf eine Reise ins Jahr 1871, in die Zeit der ersten revolutionären Übernahme der Macht durch das Proletariat. In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. Nicht ganz versehentlich ist das Buch 2021 erschienen, nämlich zum 150. Jahrestag der Pariser Kommune. Die Pariser Kommune ist ein bedeutendes Beispiel für die praktische Umsetzung des Klassenkampfs. Sie steht für eine kurze, aber bedeutende Phase, in der die Arbeiterklasse bewies, dass sie nicht nur gegen die Bourgeoisie rebellieren, sondern auch eigene Machtstrukturen aufbauen kann. Wichtige Grundlage unserer Analyse ist Karl Marx' Schrift »Der Bürgerkrieg in Frankreich«. Diese entstand unmittelbar nach dem Ende der Pariser Kommune und ist ein Schlüsseltext, um die historischen Prozesse zu verstehen, die zur Kommune führten, sowie die Fehler und Lehren, die aus ihrem Scheitern gezogen werden können. Dabei bedienen wir uns der Methode des historischen Materialismus, um die ökonomischen und gesellschaftlichen Widersprüche aufzudecken, die diese Revolution hervorgebracht haben. Bevor wir einsteigen mit der Pariser Kommune, kurz noch zum Autor Florian Grams. Er ist geboren 1974, hat Geschichte und Germanistik in Hannover studiert. Mein letzter Stand war, dass er in Hannover auch promoviert. Florian Grams hat in der Rosa-Luxemburg-Stiftung publiziert, darunter auch die kurze Geschichte der Pariser Kommune. Vor 150 Jahren entstand die erste Arbeiterrepublik der Welt. In dieser gerade mal achtseitigen Kurzschrift fasst Grams die Geschichte der Pariser Kommune nochmal sehr verdichtet zusammen. Den Link zur PDF packe ich euch in die Beschreibung. Der Text ist nochmal sehr lesenswert und äußerst kompakt. Das Buch »Die Pariser Kommune« gliedert sich durch eine Einleitung, eine kurze Vorgeschichte, und startet mit der Geburtsstunde der Pariser Kommune am 18. März 1871, stellt dann die Rolle der Nationalgarde und ihres Zentralkomitees vor. Auch der Rat der Kommune wird präsentiert. Es gibt ein Kapitel, das die Frauen der Pariser Kommune beleuchten. Es gibt ein Kapitel, das kritisch die Frage stellt, ob die Gewalt der Kommunaden, wie die historisch zu bewerten ist. Es geht um den Untergang der Pariser Kommune im Mai des Jahres 1871. Und es wird darauf eingegangen, welche Wirkung die Pariser Kommune hatte. Es gibt Rezeptionen von Marx, Engels und Lenin, die in diesem kleinen Werk dargelegt werden. Und welche neueren Debatten um die Pariser Kommune heute noch eine Rolle spielen und auch heute noch publiziert werden. Fangen wir an mit der Vorgeschichte der Pariser Kommune. Der Klassenkampf und der Imperialismus. Um die Pariser Kommune zu verstehen, müssen wir die Bedingungen analysieren, die zu ihrem Ausbruch führten. Der historische Ort der Pariser Kommune vom Frühjahr 1871 liegt zwischen dem Sturm auf die Bastille im Juli 1789 und dem Sturm auf das Winterpalais im Petrograd des Jahres 1917. Frankreich und Europa befanden sich Ende des 19. Jahrhunderts in einem Stadium des heraufziehenden Imperialismus, auch wenn dieser Begriff in dieser Art zu dieser Zeit noch nicht benutzt wurde, und der zunehmenden Konzentration des Kapitals. Die Bourgeoisie hatte nach den bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts die politische Macht errungen, stand jedoch im ständigen Konflikt mit dem wachsenden, aufstrebenden Proletariat, das eben auch für die proletarischen Interessen anfängt einzustehen. Nach der Niederlage der Revolution von 1848 hatte sich in Frankreich das Zweite Kaiserreich unter Napoleon III. Etabliert. Diese Herrschaft stützte sich auf autoritäre Machtstrukturen, die dennoch von der Bourgeoisie geduldet wurden, solange ihre wirtschaftlichen Interessen eben gewahrt blieben. Doch die Unzufriedenheit der Arbeiterklasse wuchs stetig. Paris als Zentrum der Industrialisierung war geprägt von Arbeitslosigkeit, Armut und miserablen Lebensbedingungen. Ein entscheidender Wendepunkt war der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71. Dieser Krieg war kein Zufall, sondern das Ergebnis der imperialistischen Machtpolitik Preußens unter Bismarck. Durch die berühmte Manipulation der Emser Depesche provozierte Bismarck Frankreich, einen Krieg zu erklären, und nutzte den Konflikt, um die deutsche Reichsgründung voranzutreiben. Denn die gab es noch nicht. Es gab noch nicht die Gründung des Deutschen Reiches zu diesem Zeitpunkt. Während Preußen eine aggressive Außenpolitik betrieb, um seine Position als Großmacht zu festigen, stürzte Frankreich in eine tiefe Krise. Die militärische Niederlage Frankreichs im September 1870 hatte dramatische Folgen. Napoleon III. Wurde gestürzt und die Republik wurde ausgerufen. Doch diese, und zwar Dritte Republik, war von Anfang an schwach und unfähig, den inneren Konflikten zwischen Bourgeoisie und Proletariat standzuhalten. Paris wurde von preußischen Truppen belagert und die Menschen litten unter Hunger und Entbehrung. Die Regierung unter Adolphe Thiers konzentrierte sich darauf, ihre eigene Macht zu sichern, während das Proletariat von Paris zunehmend eigenständige Organisationsstrukturen entwickelte, insbesondere in Form der Nationalgarde. Nebenbei, Adolphe Thiers ist Gegenstand von dem ersten Kapitel aus Marx' Schrift »Der Bürgerkrieg in Frankreich«. Um nach der Gründung der Pariser Kommune etwas zu sortieren, den Aufbau der Organe der Pariser Kommune und ihre Errungenschaften. Die Pariser Kommune war quasi ein einzigartiges Modell proletarischer Herrschaft. Sie baute auf Prinzipien der radikalen Demokratie auf. Alle Ämter waren gewählt und konnten jederzeit abberufen werden. Die Gehälter der Funktionäre wurden auf das Niveau eines durchschnittlichen Arbeitseinkommens begrenzt. Und die drei Hauptorgane der Kommune waren der Kommunenrat, die Nationalgarde und, ich würde auch sagen, die Kommunaden an sich. Der Kommunenrat war als zentrales Organ mit 92 gewählten Delegierten. Politisch recht heterogen. Es gab die Plankisten, die Proudhonisten, es gab Jakobiner und es gab Marxisten. Es gab Reformvorschläge, die der Kommunenrat umsetzte, die Trennung von Kirche und Staat, kostenlose Bildung und Verstaatlichung von Produktionsmitteln. Die Nationalgarde als zweites wichtiges Organ der Pariser Kommune ist eine Verteidigungsmiliz der Kommune, demokratisch organisiert, zusammengesetzt aus Arbeitern und Handwerkern. Und wir haben noch die Kommunaden. Das sind die Kämpferinnen und Kämpfer der Kommune, vor allem Arbeiter und kleine Handwerker. Wie schon gesagt, es war heterogen, es gab keine rein kommunistische oder marxistische Linie innerhalb der Pariser Kommune. Wichtige Akteure, die diese Interessensströmungen vertreten, waren zum Beispiel Louis Planqui. Das war eine Symbolfigur der Revolution, inhaftiert in der Zeit. Louis Michel, Revolutionärin, Lehrerin, Kämpferin an den Barrikaden, Wallin war marxistischer Denker und Organisator der Arbeiterbewegung. Gustave Courbet war Künstler und Organisator der Kulturpolitik der Kommune. So insgesamt haben wir ein noch recht heterogenes Bild der Organisationsstrukturen innerhalb der Kommunenorganen. Der Untergang der Pariser Kommune fand dann statt im Mai 1871. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Die revolutionäre Phase war von Anfang an bedroht. Die Regierung in Versailles, unterstützt von preußischen Truppen, bereitete einen Gegenschlag vor. Im Mai 1871 kam es zur brutalen Niederschlagung der Kommune, die sogenannte Blutwoche. So ging sie in die Geschichte ein. Zehntausende Kommunarden wurden ermordet. Noch mehr wurden verhaftet oder ins Exil geschickt. Man muss sich das vielleicht so vorstellen. Wir haben Paris, das eine große Schlossmauer ringförmig eingrenzt. Auf der östlichen Seite, östlich gesehen von Paris, sind die preußischen Truppen unter Bismarck, die bestimmte Forderungen stellen, um die Belagerung aufrechtzuerhalten bzw. Angebote, um die Belagerung abzubrechen. Auf der westlichen Seite, gesehen von den von der Pariser Bevölkerung, stehen die Truppen aus Versailles. Die Versailler Truppen sind die Regierungstruppen. Es hatten sich inzwischen mehrere Kommunen gebildet, auch in Marseille. Die wurden alle blutig niedergeschlagen. Die einzige Kommune, die 72 Tage Bestand hatte, war die Pariser Kommune, eingekeilt zwischen diesen beiden feindlichen Fronten, westlich eben die Versailler Truppen der französischen Regierung und östlich gesehen die Preußen. Und die Zugeständnisse der Preußen und der Bismarck waren auch Verhandlungen zu treffen. Es gab auch Verhandlungen in Frankfurt. Thiers zum Beispiel und andere waren dann Vertreter, die diese Verhandlungen für Waffenruhen abgehandelt haben mit den preußischen Truppen, um ein Ende der proletarischen Regierung in Paris schnell herbeizuführen. Denn eine Pariser Kommune war aus Sicht der herrschenden Klasse in niemandes Interesse. Weder die französische Regierung wollte eine proletarische Kommune haben, noch wollten die Preußen, die gerade ein Kaiserreich am Installieren waren und auch im Zuge dieser Auseinandersetzung das Deutsche Kaiserreich ausgerufen haben. In dieser Auseinandersetzung gab es kein Interesse, als Nachbar des neu gegründeten Deutschen Reichs eine proletarische Regierung zu haben, sondern lieber eine bourgeoise Klasse als Nachbar. Karl Marx analysierte diese Ereignisse in Der Bürgerkrieg in Frankreich. Er lobte die revolutionäre Kreativität der Kommune, kritisierte aber auch ihre Fehler, insbesondere die unzureichende Organisation der Verteidigung und die fehlende Zentralisierung der Macht. Für Marx war die Kommune ein lebendiges Beispiel für den Klassenkampf. Sie zeigte, wie die Bourgeoisie ihre Macht verteidigt und wie die Arbeiterklasse lernen musste, ihre Revolution zu schützen. Deswegen lese ich aus Der Bürgerkrieg in Frankreich, aus dem dritten Teil von Marx: Am Morgen des 18. März 1871 wurde Paris geweckt durch den Donnerruf. Es lebe die Kommune! Was ist die Kommune? Eine Sphinx, die den Bourgeois-Verstand auf so harte Proben setzt. Die Proletarier von Paris, sagte das Zentralkomitee in seinem Manifest vom 18. März inmitten der Niederlagen und des Verrats der herrschenden Klassen, haben begriffen, dass die Stunde geschlagen hat, wo sie die Lage retten müssen. Dadurch, dass sie die Leitung der öffentlichen Angelegenheit in ihre eigenen Hände nehmen. Sie haben begriffen, dass es ihre höchste Pflicht und ihr absolutes Recht ist, sich zur Herren ihrer eigenen Geschicke zu machen und die Regierungsgewalt zu ergreifen. Aber die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen. Die zentralisierte Staatsmacht mit ihren allgegenwärtigen Organen stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand, Organe, geschaffen nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen Teilung der Arbeit, stammt her aus den Zeiten der absoluten Monarchie, wo sie der entstehenden Bourgeois-Gesellschaft als eine mächtige Waffe in ihren Kämpfen gegen den Feudalismus diente. Dennoch blieb ihre Entwicklung gehemmt durch allerhand mittelalterlichen Schutt, grundherrliche und Adelsvorrechte, Lokalprivilegien, städtische und Zukunftsmonopole und Provinzialverfassungen. Der riesige Besen der französischen Revolution des 18. Jahrhunderts fegte alle diese Trümmer vergangener Zeit weg und reinigte so gleichzeitig den gesellschaftlichen Boden von den letzten Hindernissen, die dem Überbau des modernen Staatsgebäudes im Wege gestanden. Dieses moderne Staatsgebäude erhob sich unter dem ersten Kaisertum, das selbst wieder erzeugt worden war durch die Koalitionskriege des alten halbfeudalen Europas gegen das moderne Frankreich. Während der nachfolgenden Herrschaftsform wurde die Regierung unter parlamentarische Kontrolle gestellt, das heißt unter die direkte Kontrolle der besitzenden Klasse. Einerseits entwickelte sie sich jetzt zu einem Treibhaus für kolossale Staatsschulden und erdrückenden Steuern und wurde Vermögen der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer Amtsgewalt, ihrer Einkünfte und ihrer Stellenvergebung, der Zankapfel für die konkurrierenden Fraktionen und Abenteuer der herrschenden Klasse. Andererseits änderte sich ihr politischer Charakter gleichzeitig mit den ökonomischen Veränderungen der Gesellschaft. In dem Maß, wie der Fortschritt der modernen Industrie den Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in demselben Maße erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassenherrschaft. Das hat Marx in dem dritten Teil von Der Bürgerkrieg in Frankreich dazu geschrieben. Und nicht nur für Marx und Engels war die Pariser Kommune ein historisches Ereignis, das sie selber noch miterlebt haben, das sie analysieren konnten, dass sie auch von Seiten der Ersten Internationalen mitdiskutiert haben. Auch später noch wurde die Pariser Kommune Gegenstand von Diskussionen und aus diesem praktischen historischen Beispiel eine Frage entwickelt, was können wir daraus lernen? Was liefert diese Blaupause für eine proletarische Herrschaft? Und auch Florian Grams hat in seinem kurzen Buch dazu Bezug genommen und sich mit der Haltung von Lenin zu der Pariser Kommune etwas abgebildet. Da steht: Bezugnehmend auf die marxische Erfahrung aus dem Bürgerkrieg, dass das Proletariat den alten Staat zerschlagen müsse, stellte Lenin 1923 fest: Wir haben den alten Staatsapparat übernommen. Und das war unser Unglück. Der Staatsapparat arbeitet sehr oft gegen uns. Die Sache war die, dass uns der Staatsapparat 1917, nachdem wir die Macht ergriffen hatten, sabotierte. Wir erschraken damals sehr und baten: Bitteschön, kommen Sie zu uns zurück. Und alle kamen zurück. Das war unser Unglück. Es bleibt also festzuhalten, dass Lenin nach 1917 grundsätzlich auf den von Marx entwickelten Vorstellungen einer Diktatur des Proletariats bestand, mit all ihren basisdemokratischen Implikationen. Es waren gerade diese basisdemokratischen Elemente, die Lenin aus den Erfahrungen der Pariser Kommune ableitete. Für Marx war die direkte Demokratie ein Instrument zur Selbstbefreiung der arbeitenden Masse. Und zumindest ab 1905 sah Lenin die Dinge ähnlich. Und dieser Umstand hat jetzt nicht nur in der Frage des Staats als Herrschaftsinstrument die Frage aufgeworfen, muss man den Staat zerschlagen oder muss man ihn im Sinne seiner Herrschaftsvorstellungen, also der proletarischen Herrschaft, umorganisieren. Diese Frage wurde viel diskutiert. Und Lenin schreibt so die Rolle der Partei. 1911 beschrieb Lenin, was Hermann Duncker einige Jahre später als das große Verhängnis der Pariser Kommunarden bezeichnen sollte, das Fehlen der Partei. Es war keine Arbeiterpartei vorhanden. Es fehlte die Vorbereitung und lange Schulung der Arbeiterklasse, die in ihrer Masse noch nicht einmal eine völlig klare Vorstellung von ihren Aufgaben und den Methoden zu ihrer Lösung hatte. Es gab weder eine ernsthafte politische Organisation des Proletariats noch umfassende Gewerkschaften und Genossenschaften. Da schreibt er weiter: Zusammenfassend formulierte Lenin in diesem Kontext seine Parteikonzeption mit den folgenden Worten: Die Organisation der Arbeiter muss erstens eine gewerkschaftliche sein, zweitens muss sie möglichst umfassend sein, drittens muss sie möglichst wenig konspirativ sein. Ich verspreche natürlich hier und weiter unten nur vom autokratischen Russland. Die Organisation der Revolutionäre dagegen muss vor allem und hauptsächlich Leute erfassen, deren Beruf die revolutionäre Tätigkeit ist. Darum spreche ich auch von der Organisation der Revolutionäre, wobei ich die revolutionären Sozialdemokraten im Auge habe. Hinter dieses allgemeine Merkmal der Mitglieder einer solchen Organisation muss jeder Unterschied zwischen Arbeitern und Intellektuellen, von den beruflichen Unterschieden der einen wie der anderen ganz zu schweigen, völlig zurücktreten. Diese Organisation muss notwendigerweise nicht sehr umfassend sein und möglichst konspirativ sein. Lenin skizzierte hier eine konspirative Organisation der Revolutionäre, die nicht in allen Bereichen des Parteilebens demokratisch strukturiert sein könne. Lenin war sich dieses Umstandes anscheinend bewusst, denn er verwies darauf, dass dieses Modell einer revolutionären Organisation unter den besonderen Bedingungen und für die Bedingungen des zaristischen Russlands entworfen wurde. Was bleibt nun von den Pariser Kommunen? Was können wir heute noch in der Diskussion davon mitnehmen? Die Pariser Kommunen ist ein Symbol für die Möglichkeit einer sozialistischen Gesellschaft. Ihre Lehren sind auch heute relevant. Sie zeigen, dass die Befreiung der Arbeiterklasse nur durch die revolutionäre Übernahme der Macht möglich ist. Florian Krams Buch und Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, bleiben unverzichtbare Quellen, um die Geschichte des proletarischen Kampfes zu verstehen und daraus für die Gegenwart zu lernen. Einen letzten möchte ich noch zu Wort kommen lassen, nämlich August Bebel. August Bebel schrieb: Meine Herren, und wenn auch im Augenblick Paris unterdrückt ist, dann erinnere ich Sie daran, dass der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpfostengefecht ist und dass, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtenruf der Pariser Proletariats Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange, der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden wird. Es gäbe noch vieles zu sagen und zu diskutieren über die Pariser Kommune, aber eine kurze Zusammenfassung einer Einführung kann nicht all das abbilden, was die Himmelsstürmer von Paris vor 150 Jahren vollbracht haben. Aber Bert Brechts Die Tage der Kommune geben uns einen Eindruck davon. Das war die erste Folge unseres kleinen Büchertischs. Wir hoffen, es hat euch angeregt, euch weiter mit der Pariser Kommune und der Geschichte der Arbeiterbewegung zu beschäftigen. Bleibt dran, wenn wir euch in den nächsten Folgen weitere Werke vorstellen, das uns der revolutionären Theorie und der revolutionären Praxis näher bringen. Bis dahin, eure Kommunistenkneipe. Ciao! Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.